NDR 3. Radioarchiv. Tondokumente zum Wiederhören. Heute Interview mit Löwen, ein Feature von Peter Leonard Braun aus dem Jahr 1969. Es handelt sich um einen Bericht mit Originaltonaufnahmen aus afrikanischen Nationalparks, entstanden nach einer Sendung des südafrikanischen Rundfunks von Lorenz Fury und Clem Hagner. Über einen Zeitraum von 10 Jahren hinweg haben die beiden südafrikanischen Reporter dem großen Raubtier akustisch nachgestellt. Sie mussten dabei feststellen, dass der Löwe zwar das bekannteste aller wilden Tiere ist, dass man aber nur wenig von ihm weiß. Peter Leonard Braun hat das akustische Material mit jüngeren Einsichten der Forschung über Wildkatzen zu verbinden und auch neu zu deuten versucht. Und er hat versucht, eine Geschichte zu erzählen, der man zuhört. Das 1969 entstandene Feature gilt als ein früher, noch behutsamer Versuch der Arbeit mit authentischem Tonmaterial, der später von Peter Leonard Braun weiterentwickelt worden ist. Interview mit Löwen, eine Gemeinschaftsproduktion des SFB mit dem Bayerischen Rundfunk und dem Norddeutschen Rundfunk. Sprecher ist Alexander Welbert. Wir bringen einen Bericht von Peter Leonard Braun unter Verwendung von Originalaufnahmen des südafrikanischen Rundfunks. Interview mit Löwen. Das ist die große Stunde. Wenn dieser kochende Stern da endlich aus dem Himmel kriecht, seine Hitze mitnimmt. Sogar den verkrüppelten Dornbüschen wachsen jetzt Schatten. Dann den Termitenhügeln. Zuletzt hat jeder Grashalm eine lange Kopie am Boden. Und sie wird purpur. Die Einzelheiten werden ausgewischt, Gras weg, Termitenhügel, die Sträucher. Nur der Fieberbaum schafft eine Silhouette gegen den verglimmenden Himmel. Dann kommt der Wind, wie ein Atem, und die Erde dreht in den eigenen Schatten. Zeit zum Aufbruch. Wir fuhren in einem klapprigen Land Rover mit Zeltplane verdeck, die Fenster verschlossen. Unsere Bewaffnung war eine Naga, tragbares Tonbandgerät. Dazu ein Standardmikrofon und dann hatten wir noch auf das Wagendeck einen schwenkbaren Lautsprecher montiert. Löwenjagd. Wir fuhren nicht weit, kaum eine halbe Meile aus dem Letaba-Camp, stellten den Motor ab und schwenkten den Lautsprecher auf dem Wagendeck so, dass er nach vorne wies, über den Kühler. Dann drehten wir ihn auf volle Lautstärke. Wir wollten Löwen rufen. Wir wussten vom Wildhüter, sie würden heute Nacht hier irgendwo Beute machen. Hier irgendwo. Das war ein Gebiet von 30 bis 40 Quadratkilometern. Ihr Territorium. Und durch 30 bis 40 Quadratkilometer Nacht kann man sehr lange fahren und suchen. Man muss sie kommen lassen. Rufen muss man sie. In ihrem Territorium. Mit der Stimme eines nicht zu ihrem Rudel gehörenden Löwen. Vom Tonband. Dann werden sie kommen. Weil dieser Tonbandlöwe das Territoriumsgesetz gebrochen hat. Territorium, das ist ein fester Raumausschnitt, in dem ein Rudel lebt und keinen anderen Artgenossen duldet. Er wird aufgespürt, angefallen und verjagt oder getötet. Territorium bedeutet Intoleranz und Aggression für den Rudelfremden. Und so fädelten wir unseren Löwen sorgfältig über die Tonkopfspule ein, schalteten ihn an und ließen ihn auf dem Wagenverdeck brüllen. So mächtig er konnte. Im Territorium der anderen. Dann lehnten wir uns zurück und warteten. Wie lange würden sie brauchen? Das war noch weit weg. Schwer zu schätzen. Löwenstimmen tragen deutlich über eine Entfernung von 8 Kilometern. Aber sie hatten uns gehört. Und sie waren nun unterwegs. Und dann blieb alles ruhig. Kein Brüllen mehr. Und doch wussten wir, dass sie kamen. Man sitzt da, sehr allein. Das Mondlicht gibt dem Blick noch keine 20 Schritt. Man kann also nicht viel sehen. Wittern kann man sie auch nicht. Und das Ohr versagt ebenso. Das Mikrofon hörte sie. Und wir hörten sie auch über die Kopfhörer. Da. Es waren zwei. Und sie liefen getrennt. Bis zu 1 Kilometer vielleicht auseinander streifen sie ihr Revier ab. Verbunden durch diese dumpfen Laute. Wittern. Lauschen. Äugen. Suchen. Das ist ihr Funksprechverkehr. Sanftes Stöhnen, kurzes Husten, Grunzen. Laute, die das Wild nicht in Unruhe bringen sollen, die Nähe des Jägers nicht verraten. So geben sie auch ihre Positionen durch, wenn sie sich für einen Kill aufstellen. Und dann konnten wir den ersten sehen. Trat ruhig und offen aus der Dunkelheit. Kam auf unseren Wagen zu. Gerade Linie. Ohne Umweg. Auch kein Schleichen. Ging gemessen. Wuchtig. Die Schulterblätter hoben und senkten sich mit den Schritten. Blieb stehen. 3 Meter vor dem Wagen. Mähnenlöwe, in Stolzhaltung, Haupt hoch, nichts Geducktes, Dominanz. Eine Haltung, die männliche Löwen im eigenen Territorium haben. Sie nehmen sie auch ein, bevor sie einen Eindringling verfolgen. Einschüchterung, Drohung. In diesem Augenblick ließen wir von unserem Verdeck den Eindringling brüllen. Voller Lautstärke. Der Mähnenlöwe hob den Kopf starrte resolut auf den Lautsprecher. Langsam kauerte er sich mit den Hinterbeinen etwas nieder, hob den Schwanz und duschte seinen Urin in einem senkrechten Strahl auf den Boden. Die hinteren Tatzen riss er gleichzeitig so über den harten Steppenboden, dass die Sohlen sich mit dem Urin einrieben und die Pfoten auch noch davon besprüht wurden. Er markierte mit seinem höchstpersönlichen Geruch sein Territorium. Boden harnen und Boden reiben. Dann, mit jedem Auftritt seiner Pfoten einen Duftstempel setzend, schrieb er seinen herrschaftlichen Namenszug in seine Spur. Und so schritt er auf den Wagen zu, grunzte wieder leise. Die Antwort kam. Hinten, 8-9 Meter, stand der zweite. Männlöwe. Ganz ruhig reckte sich jetzt der führende Löwe, dicht vor unserem Wagen. Und sein ummähntes Haupt hob sich über den Kühler. Er starrte auf den Lautsprecher und wir starrten durch die Windschutzscheibe auf ihn. Für einen Augenblick schien es, als wollte er den Sprung auf unser Verdeck machen, um genauer nachzusehen. Aber dann ging das Haupt vor unserem Kühler wieder unter. Er drehte weg. Aber um jeden wissen zu lassen, Rudelgenossen und Rudelfremde, wer hier in diesem Territorium anwesend war, dröhnte er seine Präsenz hinaus. Der Tonbandlöwe auf dem Wagendach ist ein sehr brauchbares Werkzeug. Wo er auch immer brüllt, die gebietszuständigen Löwen untersuchen den Vorfall prompt. Dadurch werden die Besitzer der Territorien bekannt und mit der Zeit auch die Territoriumsgrenzen. Ein Territorium ist ein Jagdgebiet und sozialer Standort. Es bedeutet Freundschaft mit dem eigenen Rudel und Beute, Geborgenheit also und Fressen. In diesem vertrauten Gebiet bewegen sich die Tiere selbstsicher, besonders souverän der ranghöchste Mähnenlöwe. Er kennzeichnet schon durch seine Haltung das Revier, stempelt es auch mit Geruch und brüllt Besitz. Wer das Revier verlässt, gerät in Gefahr. Kämpfe mit dem nächsten Rudel und Hunger. Wir konnten Löwen deutlich ansehen, ob sie sich im eigenen oder fremden Territorium aufhielten. Wirkten sie nervös, überprüften wachsam und unruhig immer wieder ihre Umgebung, dann brauchten wir nur noch unseren Tonbandlöwen brüllen zu lassen. Sie kamen nicht. Nie. Sie rannten offen weg oder verschwanden geduckt. Immer wieder kommen die Berichte, dass Löwen Löwen töten. Als Erklärung Abnormalität oder Streit um Weibchen. Territorium, das ist die Erklärung. Im Nairobi-Nationalpark hatten die beiden Mähnenlöwen vom Mittelterritorium im Verlauf von 2 Jahren 3-mal getötet. 2 Löwinnen und ein Junglöwen. Die Parkbehörde dachte, das ist nicht normal. Bei dem Rudelführer liegt Abartigkeit vor. Und ließ ihn kastrieren. Er verlor die schöne Mähne. Kastration war also wirksam. Und tötete im folgenden Jahr mit dem unkastrierten Gefährten wieder zweimal. Wieder Löwinnen. Erkenntnis, es hatte nie Abartigkeit vorgelegen. Das Tier hatte sich bei allen Tötungen normal verhalten. Hatte nur Grenzkonflikte ausgetragen. Ob kastriert oder nicht. Im Etosha-Park, Südwestafrika, nachmittags. Die Gazellen suchten Schatten selbst unter den mickrigsten Dornbäumen. Die Gnus lagen, die Zebras standen mit hängenden Köpfen, von ihnen an das Wasserloch zu kommen versuchte, um zu saufen, bellten sie ihre Alarmrufe. Das Einzige, was man hörte. Dicht bei diesem Wasserloch lag das Camp. Eine Hütte mit ein bisschen Platz drumherum, das Ganze eingegrenzt von einem schmächtigen Zaun. Wir saßen auf Feldstühlen und sahen dem Wildhüter zu, der uns zur Begrüßung auf dem offenen Feuer Teewasser heiß zu machen begann. Um die Wartezeit bis zum fertigen Tee zu verkürzen, spielten wir dem Wildhüter ein bisschen Löwengebrüll vor. Die Zebras reckten die Hälse. Die Ohren drehten zu uns. Alle Augen. Und die Nüstern arbeiteten. Sie versuchten, die Witterung zu kriegen. Sonst keine Bewegung mehr rundherum. Ohne den geringsten Ernst dabei sagten wir zu dem Wildhüter, wenn hier wirklich Löwen in der Gegend wären, hätten die Zebras bald Grund, sich berechtigt aufzuregen. Und nicht nur die Zebras. Dann kriegten wir nämlich Besuch. Da kam die Anmeldung. Die erste Reaktion des Wildhüters war, den Tee aufzugießen. Er sagte, es sind zwei und sie sind noch einen Kilometer weg. Wenn sie sich nicht beeilen, kann der Tee noch anständig ziehen und wir kommen in Ruhe zur ersten Tasse. Sie beeilten sich. Beim Eingießen sahen wir sie. Man sagt zwar, dass ein Löwe auf einem Billardtisch noch hinter einer Streichholzschachtel so viel Deckung findet, dass man ihn suchen muss. Aber wir sahen sie. Die Ohren. Sonst wären sie wirklich unsichtbar gewesen. Färbung und Form fügen sich vollkommen in das Steppengras. Nur die Ohren stehen dunkel drüber weg und zucken. Sie beschlichen uns. Und um sie zu reizen, ließen wir nochmal unseren Löwen los. Brüllen. Der vorderste Löwe glitt auf einmal sehr schnell vorwärts. In einer einzigen weichen, fließenden Bewegung kam er bis auf 40 Meter heran. Körper tief. Kopf flach vorgestreckt. Dann versank er. Plötzlich war nur noch ein düsteres Grasbüschel da. Die Mähne. Wir ließen unseren Löwen wieder brüllen. Mit einem Ruck war der Kopf hoch. Wut. Ohren zurückgelegt, Maul gerade so weit geöffnet, dass die langen Eckzähne frei waren. Und aus der Brust ein fauchendes Grollen. Nicht besonders laut. Aber gut zu hören und gut zu verstehen. Wut. 400 Pfund. Muskeln, Zähne, Pranken, Krallen. Die gefährlichste Bewaffnung, die die Natur entwickelt hat. 40 Meter weg. 40 Meter. Das sind noch keine 4 Sekunden. Der Schwanz schlug nach beiden Seiten über das Gras. Darauf muss man genau achten. Wird er plötzlich steif, zuckt hoch, senkrecht zur Rückenlinie, dann ist es soweit. Dann galoppiert er auch schon auf einen zu. Wie ein dicker, gelber Bullenbeißer. Ohren flach, Fang offen und heisere Laute ausstoßend. Wir haben den Tonbandlöwen an diesem Nachmittag besser nicht mehr brüllen lassen. Einmal kam uns der das Camp umgebende Zaun doch zu schwächlich vor und kaum mannshoch. Katzensprung. Dazu hatten wir noch einen Grund. Der Tee wurde kalt. Als wir ihn tranken, begannen wir darüber nachzudenken, wieso ein Löwe am heißen Nachmittag so ungewöhnlich aggressiv werden kann. Zu dieser Tageszeit liegt er in irgendeinem Schatten, schläft. Auf der Seite oder die Pfoten bequem in der Luft, verdaut. Und wenn er sich überhaupt bewegt, dann nur, um aufzustehen, dem mit der Sonne wegwandernden Schatten die notwendigen Schritte zu folgen und wieder hinzusinken. Wieso um 4:30 nachmittags dieser Energieausbruch? Nur am Tonbandgebrüll konnte es nicht liegen, denn bei all unseren Reizversuchen hatten wir schon ab 8 Uhr morgens keine Reaktion mehr auslösen können. Uns überzeugte nur eine Erklärung. Wir mussten uns in dem Camp ziemlich in der Mitte seines Territoriums befinden. Je tiefer aber der Rudel Fremde über die Grenze weg in ein Jagdgebiet vorstößt, desto schriller die Alarmierung und desto jäher der Angriff. Benachbarte Territorien dehnen sich wie Kraftfelder gegeneinander aus. Ihre Grenzen verlaufen da, wo die gegenseitigen Kräfte sich aufheben. Die Reviere sind also genauso groß wie die Größe und Kampfkraft ihrer Löwengruppen. Ein starkes Rudel mag 40 Quadratkilometer bejagen, das schwache nur 20. Und wie die Rudel nun in Zahl und Stärke wachsen oder schrumpfen, wächst oder schrumpft auch ihr Besitz. Ein Territorium ist niemals fest vermessen. Seine Grenzen sind lebendig. Wenn die Grenzen aber sich ewig ändern müssen, bekommt der Grenzverstoß entscheidende Bedeutung. Er stellt fest, ob das Machtverhältnis noch stimmt. In der Sterbestatistik der Löwen steht die Rubrik Territorialer Konflikt am 2. Platz. Und wer stirbt? Löwinnen vor allem und Junglöwen. Weil sie nicht stark genug zum Kampf und nicht schnell genug zur Flucht sind. Unterlegene Tiere also. Fast nie dagegen wird ein voll erwachsener Mähnenlöwe Opfer. Er ist zu stark. Er kann es sich sogar erlauben, weite Ausflüge zu unternehmen. Selbstsicher bleibt er Tage vom eigenen Rudel weg, wandert durch andere Territorien, hält sich dort auf, wenn sie nur Löwinnen gehören, paart sich. Tritt ihm allerdings ein residierender Mähnenlöwe gegenüber, Stolzhaltung, aggressiv, weicht er geduckt zurück. Stolzhaltung, Intoleranz und Aggression zeigt jeder nur zu Hause. Die weiblichen Tiere sind straffer an das Heimrevier gebunden. Für die Aufzucht der Jungen brauchen sie dessen Schutz. Nur hier können sie ungehindert für die Welpen jagen. Und von ihrer Gewandtheit bei der Jagd hängt das eigene Überleben und das der Jungen ab. Denn Simba selbst, der Herr, jagt selten. Sie, die Löwin, ist die Fleischmacherin. Ihm an Gewicht und Stärke erheblich unterlegen, übertrifft sie ihn dennoch weit in der Kunst der Jagd. Sie späht, sie pirscht, springt, tötet. Bei schwierigen Manövern führt fast immer sie. Er assistiert, treibt oder sieht sogar bloß zu. Frisst allerdings zuerst. Beute machen ist sehr schwer. Selbst beinahe ausgewachsene, zweijährige Tiere sind noch nicht imstande, sich selber zu ernähren. Löwen müssen jagen lernen. Von den Alten und allein. Der Instinkt ist nur Voraussetzung. Aber Disziplin, Geduld, Strategie, genaue Wege und Geländekenntnis im Territorium müssen erworben werden. Und wer nicht lernt, verhungert. Es war gegen Abend. Krüger Nationalpark, Südafrika. Wir parkten in einem Wasserloch und richteten unsere Aufnahmegeräte, als sie gelassen heranschritten, ohne uns zu beachten. Zwei Löwen. Ruhig schwangen mit der Laufbewegung die Bäuche hin und her. Aber selbst bei diesem Bummelschritt spannten und lockerten die Muskelstränge sichtbar unter dem Fell. Dann, ohne Übergang je, fiel jede Bewegung aus ihnen heraus. Vorher, im Gang, gleichgültig, beinahe schlaff. Jetzt standen sie, ohne Zuck, und wirkten voller Leben. Hatten die Köpfe erhoben, Ohren vorwärts gerichtet. Und die gelben Augen, fast doppelt so groß wie Menschenaugen, klebten in der gleichen Richtung. Es war wunderbar, zu sehen, wie beide Tiere durch die regungslosen Körper und die Intensität ihres Horchens und ihres Blicks ganz Wahrnehmung, ganz Gesicht wurden. Sie hatten von irgendwo da vorn eine vitale Nachricht erhalten, die sie nun hörten und die sie sehen konnten. Wir aber blieben, trotz aller Arbeit in der angegebenen Richtung, trotz Mikrofon und Fernglas, wir blieben taub und blind. Die entscheidende Nachricht teilte sich uns nicht mit. Sie fielen in einen fördernden Trott, zielstrebig, ohne Erregung, eher sachlich. Die Köpfe wie Kompassnadeln in die Richtung ihrer Aufmerksamkeit. Wir versuchten noch einmal, mit dem Glas auszumachen, wo das Ziel der Löwinnen stand. Aber selbst gegen den Purpurhimmel der versinkenden Sonne, der jede sich aus dem Busch schiebende Form in eine scharfe Silhouette brachte, blieben wir ohne Information. Wir konnten nur den Löwinnen folgen. Wie zwei Fährtenhunden. Unser Land Rover schaukelte also hinter unseren Führern her. In seitlichem Abstand. Nah genug, um zu beobachten, nicht zu nah, um zu behindern. Für wilde Tiere scheint ein Land Rover, jedes Auto, nichts als ein Baum zu sein, ein Strauch. Bewegt sich zwar, aber gibt den Sinnen keinen Anhaltspunkt. Tot. Nicht zu beachten. Nach vielleicht 500 Metern Trott kam der nächste Halt. Wieder die gleiche Vorstellung. Ohren, Augen, wieder in die gleiche Richtung. Und dann lachten beide. So sah es jedenfalls aus. Sie zogen die Lippenhaut straff von den Zähnen zurück. Die Bartkrallen legten sich an, auch die Ohren. Die gesamte Maske war eine nach hinten gezogene Grimasse. Augen geschlossen. Jetzt bemerkten wir, dass das sensible Haar, ebenso die sensible Haut um die Nasenöffnungen, zuckte. Sie hatten jetzt auch die Witterung. Sie sahen mit der Nase. Wir sahen nichts. Vorsichtiger, langsamer strichen die beiden Löwinnen weiter. Sie hielten die Köpfe aus der Rückenebene leicht abgesenkt, die Schwänze ausgestreckt. Als waagerechte Linien glitten sie durch den Busch. Steppengras teilte sich, schloss sich wieder. Die Tatzen mit den eingezogenen Krallen bewegten 300 Pfund in einer Länge von 2,60 Meter. Und doch gab es keinen Knack und keinen Knick. Lautlos waren beide Linien, die man nur nach vorn in das uns Unbekannte zu verlängern brauchte, um sie in einem Ziel zu schließen. Zebra, Antilope, Büffel. Wir bemerkten auch, nachdem sie vorher nur geringen Abstand nebeneinander hatten, dass jetzt das ältere Tier, das mit der tiefen Flankennarbe, nach vorne zog. Die Führerin, erfahrene, wodurch beide mehr hintereinander. Sie standen, erstarrt. Die zum Schritt erhobene Pfote hing noch in der Luft. Der Schwanz so tot nach hinten weg, dass man meinen könnte, er wäre abzubrechen. Kein Ohrzucken. Keine Augenbewegung. Nichts. Jetzt endlich sahen wir es auch. 300 Meter vor uns. Neben einer Dunkelheit einsammelnden Schirmakazie. Wir hätten nicht beantworten können, wie er dorthin gekommen war. Aber in dem Mischlicht, das das immer rotwarme, endgültige Schlussmachen des Tages und der schon hochstehende Mond ergaben, stand auch er da. Scherenschnitt. Und das Alarmierende war, er sicherte in unsere Richtung. Ein wilde Best, wie die Buren sagen. Ein Gnu. Bulle. Aus irgendeinem Grund hinter der Herde zurückgeblieben. Wir konnten nur ausmachen, dass der Kopf zu uns hinüberwies und dass der Schwanz peitschte. Dann wendete er den Schädel, senkte ihn und ganz langsam, Zeitlupe, begannen die Löwinnen, die immer noch erhobenen Pfoten zu senken. Auch die Läufe beugten sich und beide vertauchten ins Gras. Wir kamen nun in Verlegenheit. Die Löwinnen trennten sich. Die Genarbte bog im rechten Winkel ab, tief geduckt, den Bauch fast am Boden. Sie würde also das schwierige Flankenmanöver handhaben. Sie würde seitlich so weit an dem Wildebeest vorbeizukommen versuchen, als es der Wind zuließ. Die zweite Löwin dagegen arbeitete direkt auf den Gnubullen zu. Welcher sollten wir folgen? Beide Tiere hatten ihr Handwerk gründlich erlernt. Sie nutzten jede Deckung, jeden Grastopf, jede Bodenschwelle. Schmiegten sich wahrhaft dezimeterweise vorwärts. Drehte das Gnu den Kopf von ihnen weg, huschender Lauf. Dann lagen sie wieder, minutenlang geduldig, und doch sahen wir die Muskeln zittern. Sie konnten sogar die Teile ihrer Körper kontrollieren, deren Beherrschung Löwen zuletzt lernen. Die verräterischen, schwarz getupften Ohren und die ewig zuckende, schwarze Quaste am Schwanz. Sie waren perfekt. Und wir wollten sie in Ruhe lassen. Wir fuhren zum Gnu. Der Bulle stand ruhig, kraftvoll und etwas feist, aber immer wieder lauschend, äugend, immer wieder den Wind nehmend. Dann äste er. Ein Wildebeest ist eine wehrhafte, sehr schwere Antilope. Schulter 1,40 Meter hoch, Länge fast 3 Meter. Die Hörner kompakt, büffelartig, überhaupt in seiner vorderen Körperhälfte wie ein Stier. Danach ein Pferd. Stärke und Schnelligkeit. Und doch, trotz dieser Rüstung aus Eigenschaften für das Überleben, kam er uns sehr einsam vor. Zentrum eines Vorganges, der unsichtbar, unhörbar und auch der Witterung noch nicht erreichbar war. Eine einfache Strategie. Die Genarbte würde einen Bogen um ihn schlagen, mit Windvorteil in seinen Rücken kommen. Möglichst nah. Dann den Angriff führen. Die zweite Löwin würde zusehen und in der Fluchtrichtung warten. Fasste ihn die Genarbte nicht, dann würde sie angreifen. Unwirklich, so im kalten Mondlicht zu sitzen, einen Gnubullen zu betrachten und zu wissen, Löwen greifen immer von hinten an, weil sie den Vorteil der Überraschung brauchen. Jetzt nur ein Fehltritt, drehender Wind, auffliegender Vogel, 100 Möglichkeiten. Ein Gnu ist schneller als ein Löwe, jedenfalls nach den ersten 50 Metern. Ein Löwe macht Beute aus dem ersten Sprung. Unsinn. Auf Sprungnähe kommt er nie heran. Das Gnu warf den Kopf hoch. 30 Meter Nähe sind zu schaffen. Peitschte die Luft mit seinem Pferdeschweif. Dann muss er rennen. Geräuschlos. Leibeskraft. Trat unruhig hin und her. Wenn er bemerkt wird, nach Vermeidung aller Fehler, nur einen Knack zu früh. Da kam sie, die Genarbte. Als wir sie sahen, vorbereitet, war sie schon im wischenden Galopp. So greifen Löwen an, Körper tief, Kopf vor, 50, 60 Stundenkilometer. Es machte Angst, wie weich und lautlos die Genarbte ihre drei Zentner zu dem Bullen schoss. Er konnte sie nicht hören. Nein, nur das Mikrofon, das Mikrofon. Sie sprang. Von schräg hinten kam der Aufprall. Drei Zentner plus Beschleunigung. Gleichzeitig Fauchbrüllen und Aufschrei. Sie biss zu. Das Gnu stolperte unter dem Gewicht. Fiel. Und die Genarbte wechselte sofort den Biss. Kehle. Beute. Halsbiss, zudrücken, bis zum Ersticken. Die zweite Löwin wartete vor dem Gnu. Wachsam. Sollte es doch hochbäumen, Flucht versuchen. Das wilde Biest brauchte lange, um zu sterben. Es war zu stark. Die Genarbte hielt noch immer ihren Würgebiss. Die zweite Löwin wartete nicht länger. Sie riss aus dem noch nicht ganz toten Gnu das erste Fleisch. Erst als sie sicher war, dass dieses Erjagte da unter ihr nicht mehr lebte, löste sie den Griff. Sie richtete sich auf. Vor ihr lag Fleisch. Sie begann erregt zu atmen. Sie wendete sich dem besten Fressplatz zu, dem Bauch, wo schon die andere kauerte. Kumpanei gibt es nur bei der Jagd. Beim Fressen Rangordnung. Die Genarbte gehörte an den Bauch. Die zweite Löwin gab ihren Platz widerstrebend auf. Vor einem Prankenhieb ausweichend, sprang sie über das Gnu und riss nun aus der Schulter. Die Genarbte öffnete jetzt das wilde Beest an der dünnen Hautstelle zwischen Bauch und Schenkeln. Dann drückte ihr Kopf in den Bauch, packte den ersten Teil der Eingeweide und kam blutig und schwer atmend wieder zurück. Die Delikatessen für einen Löwen sind Leber, Herz und die Nieren. Aber vorher noch saugte die Genarbte Darmstücke in ihr Maul, wie Spaghetti, wobei sie gleichzeitig die Zähne schloss, um den unerwünschten Darminhalt wie Zahnpasta auszuquetschen. Für die zweite Löwin war das zu viel. Sie versuchte ebenfalls an die Bauchhöhle zu kommen, aber die Genarbte hob sofort die Pranke. Plötzlich drehten sich beide von der Beute weg, witterten. Keiner hatte sie herankommen sehen. Aber jetzt saßen und standen sie da. Schakale. Riefen die Beute aus. Fuchsähnliche, hochbeinige Schatten mit großen Ohren. Sie näherten sich den Löwinnen von allen Seiten. Toll dreist. Der erste duckte jetzt einen Meter von dem Gnu. Sprung, Biss, Prankenhieb. Unterdessen holte ein zweiter schon etwas von den Därmen. Diebstahl unter Lebensgefahr. Warnung an alle. Die Schakale verhuschten. Die Löwinnen legten sich an den Riss zurück, fraßen wieder. Aber von jetzt an gibt es keine Ruhe mehr. Die Nachricht von der Beute ist verbreitet. Beute ist Fleisch und Fleisch ist Leben. Und dorthin werden alle kommen. Von jetzt an frisst nur noch der, der mächtig ist. Diesmal waren die Schatten breiter und kompakter. Wir sahen nur zwei Gebisse, Schädel und dahinter langes Rückenhaar. Braune Hyänen. Sie besaßen so viel Kühnheit, mit einer trippelnden Springerei bis in die Reichweite der Löwinnen zu federn. Beinahe herausfordernd rückten sie immer näher an den Riss. Etwas Unheimliches geschah. Um uns einen Überblick zu verschaffen, wie groß nun die nächtliche Versammlung an dem wilde Beest geworden war, ließen wir für einen Augenblick die Autoscheinwerfer flammen. In einem weiten Halbkreis um die Löwinnen warteten glimmende Augen. Die Gefleckten waren da. Wegen ihrer Größe und Stärke und Zahl und Raubsucht von fast allen im Busch gefürchtet. Bis zu 120 Pfund das Exemplar. Tüpfelhyänen. Dann kam die dritte Löwin. Sie kam so schnell, dass es aussah, als formte sich ihr Körper aus dem Sprung. Sie wurde sichtbar, sank schon über den Riss, Zähne. Hinter ihr liefen die Jungen des Rudels. Welpen, Halberwachsene. Sie drängten, drückten alle an den Riss, jeder gegen jeden, um den besseren Platz. Ein Halbstarker drohte fauchend einen Welpen zur Seite. Der saß nun abseits da. Dann wurde der Halbstarke vermessen. Er schob sich zu nah an die Genarbte. Sie blies ihn einfach weg. Der schwarze wilde Bestkadaver war jetzt von Katzen zugedeckt. Erregt peitschende Schwänze. Tatzen, Rachen, Vorderköpfe blutig. Die Tüpfelhyänen begannen ihr Lachen auszustoßen, das nicht lustig ist. Kreischendes Gekicher. Beklemmendes Falsettgejuchze. Enttäuschungslaute. Gegen ein Löwenrudel aussichtslos. Keinen Bissen. Aasfresser, Diebe, Straßenkehrer der Natur. Die Hyäne wurde zoologisch verkannt. Sie ist Raubtier, Einzel- und Gruppenjäger. Schlägt oft mehr Wild als ein Löwenrudel und verliert von diesem Wild mehr an schmarotzende Löwen, als sie ihn selber abnehmen kann. Denn sie wagt es durchaus, einzelne Löwen zu vertreiben. Da ist keiner Herr und keiner Parasit. Wer die Beute schlägt, muss sehen, dass er auch die Beute frisst. Der Stärkere frisst mehr, besser und zuerst. An den Fressplätzen der Löwen konnte man ihre Ranghöhe ablesen. Die genarbte, Bauchdelikatessen und feiste Hinterkeulen. Die Welpen, Hals, Kopf und Rückenflächen. Und je älter das Junge, desto härter wird es beim Übergriff zurückgewiesen. Da hilft kein Protest. Dann fiel uns auf, die Hyänen riefen weniger. Sie trotteten sogar ab. Die Löwen fraßen nicht mehr. Aufrecht saßen sie da, die Ohren in die Nacht gerichtet. Nur ein Welpe mühte sich, noch hinunterzuschlingen, was er losgerissen hatte. Er wusste, die Mahlzeit war aus. Die Herren kamen. Die Herren des Rudels und des Territoriums. Dann meldete der Schakal und es wurde still. Des Auftritts, das bloße Herannahen, drückte das Rudel von dem Kadaver weg. Sie gaben die Beute frei. Der Welpe ließ seinen kostbaren Gnufetzen fallen und flüchtete. Eines der größeren Jungen lief vor Widerstreben fast seitwärts, die Augen auf das zu verlassene Fleisch gerichtet. Und sie schritten in die Szene. Imperial. Stehen. Nur der Vorderste setzte den Schritt fort, ohne Beirrung, ohne das Haupt aus seiner Haltung und Richtung zu nehmen. Zum Riss, legte sich, fraß, als einziger. Hatte das wilde Beest erjagt, die zweite Löwin hatte assistiert, die dritte Löwin mit dem Rudel Nachwuchs war lange vor ihm an der Beute gewesen. Sie kauerten oder hockten in respektvollem Abstand. Am nächsten bei ihm die beiden Mähnenlöwen. Und alle, die nicht fraßen, stöhnten dieses seltsame Brüllen. Nur er, der große Simba, lagerte prankenbreit über dem Gnu, Schädel seitlich flach auf dem Antilopenschinken, knautschte mit den Backenzähnen und rasselte gleichzeitig ein alle warnendes Kollern aus dem Rachen. Rangordnung. Sie ist das Knochengerüst in den Beziehungen der Rudeltiere. Immer zuerst Leo der Große. Dann der schwächste Mähnenlöwe, noch vor der stärksten Löwin. Die geringste Löwin, über allen jung. Die Beute. Das ist das Tor zum Überleben. Hier gehen sie starr nacheinander durch. Den Rangwert addieren Geschlecht, Alter, Stärke und Charakter. Wer seinen Rang korrigieren will, muss kämpfen. Mutterliebe, Freundschaft oder Brunst verschaffen nur ausnahmsweise Vortritt. Erst als Leo über seine heißeste Gier hinweggefunden hatte, gesellten sich die beiden Mähnenlöwen zu ihm. Sie schienen um den richtigen Zeitpunkt genau zu wissen. Er duldete sie jetzt. Die Eifersucht um seinen Fraß war aber noch so dringend, dass er nun ganze Happen fasste, mit Fell und Sehnen noch nicht mal angekaut hinunterwirkte und Mühe hatte, sich Atem durch die Nase zu verschaffen. Keine Löwin würde jetzt schon heranzukommen wagen. Die Jungen aber haben oft die harte Lektion noch nicht gelernt. Oft sterben sie dabei. Und wenn sie ungefähr 2 Jahre geworden sind, finden sie überhaupt keinen Platz mehr an der Tafel. Die Kindbeziehungen zerfallen, bis der Mähnenlöwe besonders die nachgewachsenen Mähnenlöwen vertreibt. Dann sind sie Fremde. Überall. Im eigenen und im Nachbarterritorium nicht geduldet und verfolgt. Noch schlechte, unerfahrene Jäger. So beginnt die Not- und Hungerzeit. Sie bilden Junggesellenrudel, um sich zusammen durchzuschlagen. Wer diese Zeit übersteht, jagdtüchtig, kampffähig und geschlechtsreif wird, der kann sich dann in einem Territorium, in einem Rudel, seinen Platz ertrotzen. Der zieht vielleicht sogar in das Geburtsrevier zurück. Jünger als der alte Leo. Stärker als der alte Leo. Sodass der Alte endlich auf die Reise muss, die nicht zurückführt. Und morgens, wenn von dem Gnu nur noch der Brustkorb, Beckenknochen, die Beine mit den Hufen, der Schädel auf dem Boden liegen, dann ist es eben er, der Neue. Stolzhaltung, Brüllen, dieses Territorium ist mein. Mein. Mein. NDR 3 Radioarchiv. Tondokumente zum Wiederhören. Wir brachten Interview mit Löwen, ein Feature von Peter Leonard Braun aus dem Jahr 1969, mit Originalaufnahmen aus afrikanischen Nationalparks von Lorenz Furi und Clem Hagner. Der Sprecher war Alexander Welbat. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsproduktion des SFB mit dem Bayerischen Rundfunk und dem Norddeutschen Rundfunk. Redaktion der Reihe Hanjo Kesting.